Ich bin ein Naturtalenter und ich habe meinen Sprechgesang in der Schule nicht gepennt. Ja, das klingt gut. Ich glaube, ich werde mich mehr damit befassen.